Loschenflammen, bist wieder frei. Warum nur Liebe tut dir das an? Nur schwarz im Blick, er kommt nicht mehr zurück. Spar dir die Tränen, ist viele Jahre noch sehen. Der Schmerz mit 17 Jahren, die Träume unreal. Bewahr dein Weinen für den Tag. Dumm, wenn du denkst, ist aus jetzt, weil er Adieu sagt dir. Dumm, wenn du denkst, ist aus jetzt, das glaube mir. Stets vor Schmerz, beim ersten Blick zur Morgensonne. Dumm, wenn du denkst, es aus jetzt, es grad begann. Teenager-Traum, welch tragisch sein, brach dir die Krone. Es gab begonnen.